Modelltest 3. Hören Teil 4. Sie hören einen kurzen Vortrag. Die Rednerin spricht über das Thema Fernbeziehungen. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 23 bis 30. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Annette Schmidt vom Institut für Familiencoaching. Ich begrüße Sie herzlich zu meinem kleinen Vortrag zum Thema Fernbeziehungen. Zuerst einmal zur aktuellen Situation. Man geht davon aus, dass in Deutschland heute ungefähr 10% aller Paare in einer Fernbeziehung leben, also in einer Beziehung, in der die Partner räumlich so weit voneinander getrennt leben, dass sie sich nicht spontan treffen können. Sie können natürlich immer telefonieren oder skypen, aber reale Treffen erfordern verbindliche Absprachen und Organisation, und das kann schwierig sein. Ursachen für eine Fernbeziehung sind einmal natürlich berufliche. Die sich verändernde Arbeitswelt verlangt Flexibilität. Es ist immer möglich, dass ein Partner woanders arbeiten muss als der andere. Aber auch private Umstände führen dazu, man wohnt an unterschiedlichen Orten, lernt sich dann im Internet kennen und ist noch nicht sicher, ob man zusammenziehen möchte, wer seine Wohnung aufgibt und so weiter. Eine Fernbeziehung ist also in der Regel keine Beziehung, in der man sich bewusst entscheidet, getrennt zu leben, um seine Unabhängigkeit zu bewahren und um sich zurückziehen zu können, wann immer man das möchte. Sie ist eher eine Lebensform, die von außen bestimmt wird. Wie kann nun das Leben auf Distanz über längere Zeit funktionieren? Ganz wichtig ist, dass man sich der Situation stellt und versucht, die Vorteile zu sehen. Denn die gibt es. Man kann sein eigenes Leben führen, ohne auf einen Partner Rücksicht nehmen zu müssen. Man sollte aber unbedingt die eigenen Kontakte weiter pflegen und nicht nur mit zu hohen Ansprüchen darauf warten, dass man sich endlich wieder sieht. Wie in jeder Beziehung können zu hohe Erwartungen an den Partner negative Auswirkungen haben. Wenn Sie sich nur ein- oder zweimal im Monat treffen können, ist regelmäßiger Kontakt per Telefon oder Skype natürlich wichtig. Tauschen Sie sich aus, berichten Sie einfach von Ihrem Alltag, seien Sie wie sonst auch. Vermeiden Sie das Gefühl zu vermitteln, Sie wollten nur kontrollieren, was der andere macht, ob er alleine ist, noch treu ist und so weiter. Das heißt nicht, dass keine Gefühle vermittelt werden sollen, aber die sollten ehrlich sein. Wenn es Probleme gibt, sprechen Sie diese an. Konflikte werden in Fernbeziehungen oft vermieden, da man so wenig Zeit füreinander hat.